Frauen, lieblicher Blüten, düfter Reichtum. Es wird der Blick wohl trunken mir von Schaum. Mein Lied verstummt vor solcher Anmut Klang. Worten lesen, wie ich erkenne.